Ladies und Gentlemen, es folgen die Unglaublichen, die Besten, die Schönsten, die Sexiest Moderatoren, Stefan und René. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Ausgabe des blog.juba.de Podcast mit Stefan und mit René. Und man ist immer jeweils der andere. Richtig. Hallo René. Hallo Stefan. Jetzt so, stimmt. Jetzt wissen auch die Leute, die zum ersten Mal reinhören. Wer ist, genau. Ja, können auch uns Ernie und Bert nennen, das ist kein Problem. Ja, dich können sie Ernie und Bert nennen, mich nicht. Nee, warum nicht? Ich bin René. Okay. Gut. Aber wir kriegen Besuch, das geht ja schnell. Ja, ach, Julia bringt Obst. Obst? Ja, sag mal Hallo, wenn du schon mal hier bist. Nein. Gut. Ja. Also sie bringt das Obst nicht für uns, sondern für sich. Ja. Leckere Weintrauben. Ich habe Wein im Glas. Genau. Nee, danke. Ja, René trinkt schon Alkohol. Genau, ich habe mir gleich einen Rotwein gegönnt, weil das passt ganz gut zu unserem heutigen Thema. Ach so. Aufgrund des riesigen Ansturms. Stimmt. Auf unseren Blog, bedingt durch den Beitrag The Book of Questions, das Buch der Fragen. Ach so. Haben wir uns entschlossen, heute mal einen Blick in das Buch einzuwerfen. Ja. Genau. Dann hol es doch mal raus, das Buch. Ja, ich habe das Buch hier bei der Hand. Hast du schon was vorbereitet? Ich habe schon ein paar Zettel. Ja, es ist ein sehr kleines Buch für knapp 7 Euro. Ich glaube, ich habe es zu D-Mark-Zeiten sogar geholt, für 12 D-Mark. Nicht? Schon Euro-Zeiten, oder? Na, aber für 12 Euro habe ich es nicht geholt. Ja, warum muss man das Buch haben? Warum man das Buch haben muss? Ganz einfach, wenn einem der Gesprächsstoff irgendwann in einer langjährigen Beziehung ausgeht. Wenn man keine Freundin hat, zum Beispiel. Nee, ich sag mal so, für einen alleine ist es ein bisschen blöd. Julia guckt jetzt ganz schön blöd. Ja, wir haben das Buch kannten wir uns 2 Jahre. Ist uns, ja, dann. Solltest du nochmal drüber nachdenken. Ja, warum René sich das Buch gekauft hat. Man kann den anderen Menschen mehr kennenlernen als durch ein normales Gespräch, weil. Das Buch ist, es heißt ja nicht umsonst, das Buch der Fragen. Hier sind, wie viele Fragen? Also du wolltest Julia quasi noch besser kennenlernen? Noch besser, als ich sie eh schon kenne, genau. Ach so. Nein, das ist halt damit, nein, nein, Sache, nein, nein. Genau. Deswegen habe ich das Buch ja nicht gekauft, sondern ich hatte es als Buchtipp in einem Artikel gelesen. Mhm. Und derjenige, der den Artikel geschrieben hat, der hat geschrieben, dass er dieses Buch sehr oft verschenkt. Mhm. Und da dachte ich, ein Buch, was man sehr oft verschenken muss, ein gutes Buch sein. Ja. Ja. Und deswegen hatte ich es einfach mal geholt. Also hier sind 217 Fragen drin. Und was für Fragen? Zusätzlich Zusatzfragen. Und zwar Fragen, die sehr kontroversen Inhalt haben und dadurch den Extremsituationen, man sich mit Extremsituationen auseinandersetzt, die man im realen Leben gar nicht haben wird. Und wann lernt man einen Menschen am besten kennen? Eine Extremsituation. Richtig, wenn er Stress hat. Richtig. Übrigens, die Friseusen haben gerade Feierabend. Ja, die mit den bunten Haaren. Auch ein komisches Phänomen, dass Friseusen immer bunte Haare haben. Ist das nicht ein Vorurteil? Nee, da nee, unten steht das Vorurteil in live und echt. Und auch ein Vorurteil, dass Friseusen kleine Autos fahren. Was nicht stimmt, ist, dass Friseusen montags frei haben. Nein? Ja. Okay. Haben wir das auch erklärt, siehst du. Ja, Stefan, löse mal deine Augen von den Friseusen. Stimmt nicht. Was denn? Ein Friseur, der ist hier um die Ecke, der hat montags Ruhetag. Echt? Aber das sind auch die Manta-Fahrer als Freunde haben, weil montags... Das ist ein Mann, den der da angehört. Siehst du? Ein Friseur. Ja, dann hängt der noch an alten Vorurteilen. Da gibt es doch diesen Witz, werden Manta-Fahrer immer montags beerdigt? Weil da Friseusinnen frei haben. Hm. Achso. Okay. Ja. Gut, zurück zum Buch der Fragen. Ja. Also, frag mal. Wie gesagt, hier sind sehr kontroverse Fragen. Und ich dachte, wir können uns ja mal ein paar rauspicken und dann ganz kontrovers, so kontrovers wie das mit dir möglich ist, darüber sprechen. Wir können ja mal sagen, wir haben die Woche schon mal geübt auf Arbeit. Wir haben geübt, ja, ich habe dir einige der Fragen mal gezeigt, genau. Aber die fand ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Du fandst sie blöd? Ja, völlig unrealistisch. Ja, so das ist ja klar, das sollen sie ja auch sein. Wenn man pass auf, dann werden wir mal... Fangen wir an bisschen. Genau. Und ihr merkt schon, sehr kontrovers. Ja, geht ja schon gut los. Ja. Ich versuche hier Werbung für das Buch zu machen und du machst es alles wieder kaputt. Genau. Ja, wir müssen ja objektiv bleiben. Ja, schön. Bitteschön. Jetzt kommt die erste Frage. Wird unser Buchsponsor aber auch sagen, tolle Objektivität. Kein das gehört Cent. Dazu? Nein, natürlich haben wir hier, kriegen wir kein Geld dafür. Natürlich nicht. Wie gesagt, das Buch gibt es nicht mal von einem deutschen Verlag. Also, die Fragen sind alle in Englisch. Das heißt, schon für die Leute, die mit dem Englisch, die dem Englischen nicht so bewandert sind, ist das eine kleine Hürde. Aber ich denke, mit einem stinknormalen Wörterbuch kriegt man das ja gut gehandelt, weil die Fragen auch sehr kurz sind. Ich nehme jetzt mal aber eine längere Frage. Cool. Und zwar, du läufst entlang einer Straße und entdeckst ein Portemonnaie. Es enthält 5.000 US-Dollar, also knapp 2.000 Euro. In Bar, ja. Aber kein Namen oder keine Adresse. Was würdest du tun? Die Frage geht dann noch weiter, aber erstmal bis zu diesem Punkt. Was würdest du tun? Wenn du ein Portemonnaie findest mit 5.000 Euro, nehmen wir einfach 5.000 Euro und ist keine Adresse drin. Natürlich würde ich das Portemonnaie entweder zur nächsten Polizeidienststelle bringen oder in der näheren Umgebung Zettel anbringen, dass man ein Portemonnaie gefunden hat. Gut. Bei einem Portemonnaie ist es ja jetzt auch einfach, weil es ja eigentlich Aufschluss auf einen Menschen gibt, der dahinter stecken könnte, ne? Richtig. Gut. Was würdest du machen, wenn du Bargeld so finden würdest, ohne Portemonnaie? 5.000 Euro. Na, wahrscheinlich auch zur nächsten Polizeidienststelle gehen. Echt? Wobei die Frage ist, ob man da, weiß ich nicht, ob man, erstmal bleibt man wahrscheinlich stehen, würde ich sagen. Dann überlegt man sich das schon, ob man den nimmt oder ob man geht. Man tut ja eigentlich nichts Unrechtes, wenn man das Geld nehmen würde, weil man stiehlt es ja auf der Straße. Ich muss nicht dazu sagen, ich war in der Situation mal. Ja? Ich habe wirklich ein Bündel Geld gefunden. Hm? Das waren keine 5.000 Euro, das waren zu D-Mark-Zeiten knapp 150 D-Mark. Mhm. Und die lagen halt in Schein gebündelt, lagen die mitten auf dem Gehweg. Und es war weit und breit kein Mensch zu sehen. Ja, ja, was soll ich machen? Soll ich einen Anschlag machen? Wem fehlen 150 Euro? Na klar. D-Mark? Und was hast du gemacht mit denen? Ich habe das Geld genommen und ich war in Begleitung einer Dame und habe, wir waren gerade auf dem Weg zu Julia sogar und habe sogar, das Beste, dachte ich, was ich tun kann, ist, der Person, die in meiner Begleitung war, an meinem Glück teilhaben zu lassen, und ich habe ihr die Hälfte des Geldes abgegeben. Aha. Ja. Und habe von dem anderen Geld, was ich dann noch hatte, einen Einkauf gemacht für Julia, für uns gemeinsam. Also wir wohnten dann noch nicht zusammen. Mhm. Also ich habe versucht, das Geld dann auch auf mehrere, gut anzubringen. Ne? Also, ja. Aha. Jetzt die Frage, ob das verkehrt war. Ja, die Frage stellt sich ja nicht. Ist ja ausgegeben. Ja, jetzt nicht mehr. Der kann zurück mehr. Nee, aber ich bin auch überlegen, wenn ich jetzt wirklich mal so einen größeren Betrag finden würde, muss ich den wirklich der Polizei melden? Das weiß ich gar nicht. Dann könnte ich ja schon vorsorglich jetzt zur Polizei gehen und sagen, ich habe 200 Euro verloren. Stell mal vor, das Geld findest du und in der Nähe war eine Bank, die überfallen wurde. Und das Geld wurde bei dem Überfall quasi verloren. Dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem, ja. Ja, weil irgendwann bringst du es ja in Umlauf und die Scheine sind ja registriert, die man in der Bank klauen würde. Verstehst du? Also ich sag mal so, Fundsachen, die einem Individuum zuordnenbar sind, weil die kann man immer bei der Polizei. Also die würde ich, ja klar, da ohne Frage. Ja. Aber bei Geld ist halt so eine Sache, ne? Also ich habe noch kein Geld gefunden. Noch nie? Oh, ich habe auch schon als Kind mal 10 Mark gefunden. Euro oder so findet man ja manchmal. Manchmal ist ja zum Beispiel im Einkaufswagen noch ein Euro. Ja, was machst du denn damit? Ja, dann nehme ich den natürlich. Den nimmst du. Das heißt, bei dir ist da eine Schwelle in der Höhe des Wertes. Bist du wie viel, sagen wir so, bist du wie viel Euro würdest du das Geld dann einpacken? 2,50. Nein, aber bei Einkaufswagen. Bei anderen, aber das ist ja löblich, bei anderen Leuten ist es ja andersrum. Da fängt es wahrscheinlich, bei dir ist es so, die niedrigen Beträge behältst du ein und die hohen gibt's ab. Ja. Und bei anderen ist es so, die hohen Beträge, die behalten die dann ein und die niedrigen gehen wahrscheinlich ab und dann lassen die da. Im Supermarkt ist es wahrscheinlich jedem schon mal passiert, dass da vielleicht noch ein Euro drin steckt. Ne? Nee, mir noch nicht. Nee? Wir haben es als Jugendliche anders gemacht. Und zwar gibt es einen Trick, mit Hilfe eines Zahnstochers kann man die Fächer so zumachen, ohne Geld. Hm. Und dann, aber es ist sehr, sehr lange her, ist man schon mal mit dem Einkaufswagen und hat es herausgefordert. Mhm. hat herausgefordert, dass man gefragt wird. Da war ja früher dieses Tauschgeschäft. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, dass du ein quasi, Chip oder ein Euro. Dass du einen Einkaufswagen hast und jemand kommt an und sagt, hier komm, ich gebe dir einen Euro und gibst mir einen Einkaufswagen. Ja. Vor den Chips war das generell so gewesen. Ja, heute kannst du dich ja anschmieren. Ja. Ja, und früher, wir hatten halt schon die Situation damals schaffen können als Jugendliche, auch da die Leute schon anzuschmieren, um mal sich für eine Milchschnitte einen Euro dazu zu verdienen. Mhm. Ja. Sollte man aber heutzutage nicht machen. Nein. Auf keinen Fall. Nein, sowas macht man nicht, gehört sich nicht. Ich habe auch, hab's auch alles wieder gut gemacht. Musstest du ja jetzt sagen. Ja. Okay, das ist, war die erste Frage. Ja, wir sind da recht schnell durch bei dem Thema, weil du halt resolut sagst, du würdest das Geld halt nicht nehmen. Und jetzt könnt ihr ja mal für euch in euch gehen. Ich meine, es. Man schadet ja keinem Menschen damit. Hm. Man könnte es ja spenden, wenn man viel Geld findet. Genau. Habe ich ja ansatzweise dann richtig gemacht. Ja, die Frage geht aber, wie gesagt, noch ein Stück weiter. Und zwar, würde es deine Entscheidung beeinflussen, wenn du in dem Portemonnaie Name und Adresse findest und möglicherweise ein Bild von entweder einem von einer alten, arm aussehenden Dame oder von einem sehr wohlhabend aussehenden Mann. Da du ja sowieso sagst, du würdest damit zur Polizei gehen. Na gut, wenn der Name drin steht, ja, würde ich natürlich ganz klar. Ich glaube, dieser Teil der Frage richtet sich mehr an die Leute, die sagen, ja, wenn ich es gefunden habe, nö, dann würde ich es auch behalten. Hm. Also wie gesagt, für mich wäre auch klar, wenn das ein Portemonnaie, weißt du, sowas, da kann man erfragen, ne? Da könnte man jetzt fragen, wie sieht das Portemonnaie aus, wie viele Fächer hat es oder so. Hm. Und dass immer noch, dass jemand beweisen kann, es gehört ihm. Ja, natürlich, du zeigst es ihm ja nicht gleich. Also erstmal beschreiben, ne? Aber man muss ja auch immer bedenken, man will ja auch, wenn einem das selber mal passieren sollte, würde man ja auch hoffen, dass es wieder zurückkommt. Ich habe mal gehört, wenn man gute Dinge tut, dann kommen die auch zu einem zurück, ja? Richtig. Ha. Der Pessimist würde jetzt sagen, oh, ich krieg das doch auch nicht wieder. Ja. Gut. Das war ja schon mal die Einsteigerfrage. Ja. Und jetzt kommt die nächste Frage. Genau. Ah, das auch, das fand ich auch sehr interessant. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Jahr in absoluter Glückseligkeit zu verbringen, ne? Hm. Und dich danach aber nicht an dieses Leben erinnern könntest, also an diese schöne Zeit, würdest du es tun? Dann bist du sprachlos, oder was? Ja, weil das du könntest ist jetzt alles Sache. Das ist vollkommen unrealistisch. Wieso ist es unrealistisch? Ja, weil das kann man ja gar nicht. Na, wie sagt man? Ja, kann man schlecht in Worte fassen. Also es geht doch im Prinzip darum, ob du die schönste, also wirklich alle, du hättest jetzt die Möglichkeit, alles zu erleben, was du gerne erleben würdest. Alles super, super und danach ist perfekt alles so und so. Und dann ist also wie vorher und du erinnerst dich nicht mehr daran. Richtig. Aber das kann man sich doch gar nicht vorstellen im Kopf. Nee, weil du dich nicht mehr dran erinnerst. Nein, aber so eine, im Prinzip so eine Voraussagen zu machen. Ja, es geht darum, ob es das wert wäre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, kommt wahrscheinlich dann doch drauf an, wie das dann aussieht. Also ich, für mir wäre es nicht wert, weil ich denke, das Glückliche ist ja nicht nur der Moment, sondern auch die Erinnerung daran. Spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja. Stell mal vor, hast du schon mal was wunderschönes in deinem Leben erlebt? Irgendwas richtig Tolles, woran du jetzt noch denkst und zehrst? Meine Geburt. Nein, natürlich, also klar, die Erinnerung spielt eine große Rolle. Ich denke, deine Chemnitz-Aufenthalte. Ja, und zum Beispiel, auf jeden Fall. Dann stell mal vor, die wären jetzt noch 10-mal so schön wie sonst. Ja, und danach. Und du erinnerst dich danach nicht dran. Ja, wäre scheiße. Dann ist es für den Arsch, ne? Ja. Gut, da sind wir uns ja zumindest einig. Ja. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, die leben absolut den Moment und denen ist das wurscht. Ja, wahrscheinlich, na ja, klar, gibt es Leute, die nicht an später denken, sondern sagen, was jetzt ist, ist jetzt und der Rest ist mir egal. Was ja sicherlich nicht verkehrt ist. Er hat wieder alles vorne. Aber ich denke, dass die Erinnerung mehr wiegt. Ja, ich denke doch. Ich muss das auch sagen, weil Julia verkauft die Erinnerung. Stimmt. In Form von Fotos. Ja. Ach siehst du, jetzt habe ich dir gar nicht das Poster gezeigt. Kannst du hinterher mal. Zeig ich dir danach. Da gibt es auch einen Blogbeitrag zu. Da. Ach so? Mhm. Habe ich noch gar nicht gesehen? Nee, habe ich auch noch nicht online gestellt, weil ich das in Ruhe machen wollte. Okay. Dann werden wir das ja dann sehen. Was sagt denn die Zeit? Weiß ich nicht. Wir können langsam Pause machen. Wollen du hast doch bestimmt einen Song rausgesucht. Ich habe diesmal wirklich einen Song rausgesucht. Und Ali. Zwar passend zum Wetter. Echt? Ja. Heiß, Hitze, über 30 Grad. Sommer? 36 Grad. Nein, das dürfen wir ja nicht spielen. Aber man hat sich erkannt. Nein, auf keinen Fall. Nee, und zwar Summer, Summer, Summer von 4-Track Geo. Mhm. Ja. Und da hören wir jetzt mal kurz ein bisschen rein. Ja, und dann kommen die nächsten Fragen. Dann gucken wir mal weiter, genau. Genau. It's the first day of summer and we've already made the scene. Racing our cars down the streets like Jan and Dean. Waving at the girls on Ventura Boulevard. So, auch wenn der Song richtig toll ist. Ja, ist fand übrigens, ich auch. Kalifornien. Nee, jetzt habe ich vergessen. Kalifornien. Carlos Kalifornien. Egal. Hm. Ja, Kalifornien. Kann sein. Ist ja auch wurscht. Sommer halt. Sommer halt, ja. Da ist es. Also, ich wollte sagen, die Leute in Kalifornien wissen ja, die können gut über Sommer singen, weil die haben das ja da sehr intensiv. Genau. Da ist es ja nicht nur von oben heiß, sondern auch von unten. Ne? Ja, richtig. Ich sag nur Nationalpark. Ja. Okay. Ja. Nächste Frage. Genau. Du hast hier noch eine Frage rausgesucht. Und zwar, dir wird die Chance gegeben, zu einem beliebigen Punkt in deinem Leben zurückzudrehen. Ja. Und eine Entscheidung zu ändern, die du dort gemacht hast. Aha. Aber du wirst alles verlieren, was du seit diesem Punkt erlebt hast. Ja. Oder geht's von da weiter? Genau, von da los. Gibt es für dich da, warte mal, ich gucke mal, ob hier noch mehr steht. Achso, würdest du das machen, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn du das machst, würdest du die Erinnerung an dein Leben, wie du es ja dann danach eigentlich weitergeführt hast, würdest du diese Erinnerung trotzdem behalten wollen? Ich glaube, das geht gar nicht, weil man ja danach dann die Punkte nicht mehr erlebt. Stefan, den tut es natürlich nicht. Nein, aber es wäre ja Quatsch, weil danach hast du ja wahrscheinlich, selbst wenn du jetzt ein Ereignis hast, wo du sagst, da würde ich jetzt die Zeit zurückdrehen, danach hast du ja wahrscheinlich noch schöne Sachen erlebt. Ja, aber jetzt sind wir bei dem Punkt mit den Erinnerungen, dass du quasi, vielleicht hast du ja nach diesem Punkt was Schönes erlebt, wo du sagst, das ist eine Erinnerung, die willst du unbedingt behalten. Auch, nehmen wir mal an, du hast ein total niedliches Zwergkaninchen gehabt. Oh Gott. Und du bist halt vor diesen Punkt gegangen und jetzt hast du das Zwergkaninchen nicht mehr, aber du hättest jetzt noch die Erinnerung zu sagen, oh, und damals habe ich mit meinem Zwergkaninchen immer gekuschelt. Hm. Ja. Jetzt wisst ihr, wofür ich mich so interessiere. Ja, nein. Ja. Also natürlich ist Blödsinn, in Erinnerung an was zu haben, was man gar nicht hat. Ne? Ja, eben. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Das stimmt schon. Aber andererseits wieder, wenn man sich an was Schönes, wenn ich jetzt für mich zum Beispiel das mit dem Football, die Zeit, die ich an der Seitenlinie von Berlin Thunder verbringen konnte, ne? Das ist ja jetzt auch nicht mehr da, aber es ist halt eine Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere. Ne? Richtig. Also eigentlich finde ich es so verkehrt, dann doch nicht, sich an so eine Geschichte erinnern zu können. Also ich finde, man zerrt schon eine Menge Energie aus Erinnerungen. Besonders aus schönen Erlebnissen. Ja, gerade aus schönen Erlebnissen, logisch. Wenn man welche hatte. Ja, richtig. Ja, nee, aber selbst wenn du jetzt, nimm mal an, du wirst jetzt die Zeit zurückziehen zu deiner Footballzeit, Entschuldigung, dann hättest du ja keine schöne Erinnerung an das Football. Nee, doch, ja, okay, aber das setzt ja hier, wie gesagt, das ist ein Buch, das sind nur Buchstaben. Ja, das setzt diese Theorie voraus, dass es möglich wäre. Jetzt ist die Frage, die andere mit dem, gibt es einen Punkt in deinem Leben, an dem du zurückgehen würdest und wo du sagen würdest, von dieser Stelle an würdest du irgendwas anders machen? Ach, ich glaube, da gibt es schon einige durchaus. Echt jetzt? Gibt es einen, den du uns verraten willst? Nein. Echt? Ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, dass du sagst, nee. Naja, abgesehen davon, das ist ja... Man kann es ja sowieso nicht ändern, ja, ist ja logisch, aber es gibt auch oft genug die Situation, wo man vielleicht sagt, scheiße, wenn ich nochmal entscheiden könnte, würde ich anders entscheiden. Die Frage ist, ob dieser Punkt für dich ein paar Mal eingetreten ist. Na gut, man kommt wahrscheinlich öfter mal in gewisse Situationen, wo es vielleicht so ist, aber das ist dann auch schnell wieder vorbei, glaube ich. ist ja auch gut, wenn man das dann, ich habe das Gefühl, dass du es so siehst, zu sagen, okay, das ist jetzt so und das muss man dann so machen. Nee, nö. Nicht? Also so macht das den Eindruck. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Also ich mache es zum Beispiel auch so, wenn irgendwas schief läuft, dann muss man halt da durch und dann ist gut. Ne? Aber es ist nie, dass ich sage, hätte ich mal... Ja, aber falls du dann wieder in die Situation kommst, weißt du ja schon, könntest du es vielleicht anders machen. Obwohl, ich hatte es heute bei Madden, Football auf der Playstation, ne? Ja. Wo ich einen Spielzug gespielt habe, wo ich dann im Nachhinein dachte, hätte ich mal nicht gemacht. Hätte ich mal die Zeit zurückdrehen können. Ja. Genau. Aber man sagt dann auch, okay, das ist jetzt so und jetzt muss man halt die Sache so durchziehen. Genau, nützt ja nichts. Also gibt es in deinem Leben jetzt nichts, was du uns erzählen würdest, was du hättest anders gemacht? Nächste Frage. Also mir fällt auch nichts ein. Wie? Was ich hätte in meinem Leben anders machen können. Na, wobei ich glaube das nicht. Jeder hat bestimmt irgendein Ereignis, wo er gesagt hatte oder wo er sagen würde, dass man, wenn das nochmal eintreten würde, wenn er die Zeit zurückdrehen würde, das anders machen würde. Meinst du, das hätte jeder? Ich denke schon, dass die Chance sehr groß ist, dass jeder... Also hast du auch was im Kopf? Du willst es halt nur nicht sagen, es ist dir zu persönlich. Ja, warum? Okay, nee, ja. Aber wenn du sagst, das hat jeder, dann würde ich sagen, ist das doch genau der richtige Zeitpunkt, die Leute aufzurufen, sprich euch, uns einfach mal, ihr könnt das auch auf anonyme Art und Weise machen, also wir anonym, einfach nur in der, entweder als Kommentar, oder ihr schickt uns eine Mail und wir, wenn ihr das wollt, würden wir das gerne mal anonym halt im in der nächsten Ausgabe darüber berichten. Ja. Ne? Also wenn ihr irgendeinen Punkt in eurem Leben erreicht habt, wo ihr gesagt habt, da würde ich die Zeit zurückdrehen zu diesem Punkt und das dann anders machen. Dann würde uns das mal interessieren. Was das für Ereignisse sind. Also ich habe so einen Punkt nicht. Stefan sagt, er hat so einen Punkt, er will uns leider nicht verraten. Wir können in der nächsten Sendung dich mit reinwerfen. Das heißt, du gibst deinen Punkt mit anonym an und dann, damit wir was zu berichten haben. Ja, also dann nehmt Kontakt zu uns auf und zwar unter der Berliner Rufnummer 030. 2023 6805 03, nicht 05. Ach, 03. Okay, wir sagen es nochmal kurz richtig. Ihr habt jetzt wahrscheinlich auch ganz schnell nach dem Stift gekramt, weil der ohne Vorankündigung kam, die Telefonnummer. Ich sag dir gleich nochmal, ich mache erstmal die E-Mail-Adresse. Okay, ne? Wie heißt also, die E-Mail-Adresse? blog@uber.de. Richtig. J-U-B-E-R. Das muss man deutlich sagen, weil ich habe mitgekriegt, dass die meisten unserer Hörer hören den Podcast in der niedrigeren Qualität. Aha. Habe ich festgestellt. Uber. Genau. Wobei ich euch empfehle, bei den Bandbreiten heutzutage und den Speicherplätzen, die man auf den MP3-Playern hat, zieht euch mal die große Variante. Also es ist wirklich ein deutlicher Unterschied, habe ich festgestellt. Definitiv. Ja, wenn nicht, bleibt bei der Kleinen, ist auch nicht schlimm. Die könnt ihr dann aber per Mail an Freunde mal schicken. Mhm. Genau. Ja. Also blog@uber.de, schickt uns einfach. Ihr könnt euch uns auch andere Sachen hinschicken, wenn ihr irgendwelches Feedback habt. Wenn ihr sagt, René soll zukünftig ein Glas Wein weniger trinken während der Sendung. Hm, naja, sonst die Telefonnummer nicht richtig sagen kann. Ja, und die sage ich jetzt gleich nochmal. Und zwar ist das Stift zur Hand. Toi, toi, toi, dass es jetzt klappt. 030 2023 6803. Richtig. Ja. Oder ihr geht auf blog.uber.de. Hinterlasst dort einen Kommentar. Mhm. Ja. Prima. Ja, super, René. Wenn euch noch was einfällt, eine Kontaktmöglichkeit, könnt ihr da machen. Brieftaube. Ja. Aber persönlich vorbei. Wir sitzen manchmal am Freitag hier auf meinem Balkon, damit ihr wisst, wo die Traube. René verlässt seine Wohnung eigentlich nicht mehr. Ich kann nicht, ne. Ja. So, nee, jetzt nach meiner schweren Erkrankung sowieso nicht mehr, nach dieser Begegnung mit dem Insekt, was sich ja nicht persönlich bei mir gemeldet hast. Ja. Wenn das Insekt zuhört, hier, antanzen. Ja, zum Rapport. Zum Rapport, genau. Und dann wird's mal mit Antibiotika voll gepumpt, damit man weiß, wie das ist. Du bist ein Weichei, Mann. Wie? Na, ich hab's überlebt. Ja. So. René sucht schon wieder eine Frage raus. Ja, ich guck nochmal. Lässt ihm keine Ruhe. Nee, ich guck, ob ich noch eine kurze finde. The Book of Questions, ich sag's nochmal. Genau. Das Buch der Fragen, das leider Buch, nicht in deutscher Held. Das Buch des Quetschens. Ja. The Book of Questions. The Book of Quetschen. So, ja, ich gucke gerade irgendwas Kurzes noch schnell. Ja, du hast da ganz viele Zettel drin. Such da einfach mal. Ja, das aber die sind alle so lang und so englisch. Vielleicht bräuchtest du mal Licht, weil es ist schon dunkel. Wir gehen strikt auf den Herbst zu. Das ist auch eine ganz gute Sache. Jetzt hat er einen. Ist aber, da kann ich nicht ganz mitsprechen. Ja. Aber es ist ganz interessant auch. Würdest du willig sein, so steht's hier. Ja. Would you be willing? Also, würdest du in ein weit entferntes Land umziehen für eine Person, die du ganz tief liebst, mit dem Wissen, dass die Chance, deine Freunde und deine Familie wiederzusehen, sehr gering ist? Stell dir vor, du lernst eine Schwedin kennen. Hm. Nee, Schweden ist nicht weit genug weg. Nehmen wir eine Südafrikanerin. Ja. Würdest du nach Soll Südafrika... Soll ich die denn kennenlernen? In Südafrika? Oh, Stefan, ey, du bist so extrem realistisch. Nein, klares Nein, natürlich. Würdest du nicht mal? Nein, warum? Echt, hätte ich dich auch anders eingeschätzt. Hätte ich gesagt, klar, was hält mich hier? Was? Na, was hält dich denn hier? Was soll ich denn nur wegen einer Person? Ja, aber weil du diese Person vielleicht... Hoffentlich hören jetzt keine Frauen zu. Hä? Also Stefan würde natürlich nur nach Südafrika nicht ziehen. Innerhalb von Deutschland und Europa ist für ihn kein Problem. Also. Nee, ich meine, jetzt muss ich ja an die Zeit vor Julia zurückdenken. Ne? Wenn man Menschen, den man ganz... Ja, scheiße, Familie, oder? Ach so. Die baust du dir, die baust du dir doch da neu auf. Ach so. Meine südafrikanische Familie. Ja. Meine 10 Kinder. Julia aus dem Hintergrund, sie hat das nicht gemacht. Dann frage ich dich aber, was hält dich denn hier? Deine Familie. Deine Familie, ja. Julia ist so ein Familienmensch. Also, nicht, dass ich... Jetzt kommt sie. Naja, wenn du hier so eine Anspielung machst, dann... Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also... In der Hinsicht bin ich Egoist, ja. Also, weil die Distanz ändert ja nur nichts an der Beziehung zur Familie. Die ist ja nun trotzdem da, die Familie, und gibt ja auch Post und E-Mail. Man würde sich halt persönlich nicht sehen, aber man würde sich vielleicht dann intensiver sehen, wenn man sich sieht. Ich glaube schon. Ich sehe meine Mutter ja eh schon ständig. Ja. Ist das jetzt ein Vorwurf? Nö, gar nicht. Ich würde es nicht machen. Mich wundert, dass deine Mutter noch nicht hier wohnt. Nee, so schlimm ist es nicht. Habe ich dir schon von dem mehr Familiengenerationenhaus erzählt? Ja, danke. Gibt es einen Ort, wo es sowas nicht gibt, da würde ich sofort dann hinziehen. Aber ich sag mal so, Freunde sind schon wichtig, und ich habe auch Freunde, die mir total am Herzen liegen, die ich auch nicht irgendwie jetzt von heute auf morgen verlassen würde wollen. Aber wenn es hart auf hart kommt... Freunde findet man auch neue. Gut, ich habe in den letzten 10 Jahren keine mehr kennengelernt. Ja, will ich ja keiner haben. Kommt ja nicht raus. Ne? Ich komme ja auch nicht raus. Julia hält ihn ja hier in der Wohnung fest. Siehst du, genau das ist der Grund. Ich würde ja schon raus wollen, aber Julia hält mich nicht. Ja. Nee, so ist es nicht. Du willst ja nur wegen einer Liebe da raus. Wegen einer anderen Liebe, ja. Nee, es ist klar, dass ich raus darf. Ja. Echt, würdest du also nicht machen? Du würdest dann hier bleiben. Wie weit wäre dein Bewegungsradius? Was? Ich sag mal, bis wohin würde, also um das mal... Willst du jetzt einen Breitengrad haben? Ja, würdest du innerhalb Europas? Stell mal vor, du lernst, stell du dir das vor, ich stell's mir auch gerade vor, eine nette Polin kennen. Aha. Würde ich nicht nach Polen, das wäre jetzt wahrscheinlich auch eine Entscheidung, wo man sagt, man möchte ja auch irgendwo sicherlich leben, wo man abgesichert ist. Ich kann sowas erst beantworten, wenn der Fall eintritt. Ja, stell es dir doch einfach mal vor. Nein. Nehmen wir eine Französin. Französin ist, das ist so ein sehr gutes Beispiel, weil du magst die französische Sprache. Ja. Es ist innerhalb von Europa. Ja. Es ist vom Stand, vom sozialen Stand her ja vergleichbar mit Deutschland. Wäre doch total interessant. Also nicht, dass ich loswerden will, aber... Ja, es klingt aber so. Nee, wäre doch total interessant. Willst du einen eigenen Podcast machen? Oder? Nein, wie gesagt, kommt immer auf die Situation drauf an. Richtig, so, und die Situation ist ja gerade, die solltest du dir ja gerade vorstellen, dass du das unsterblich in diese Menschen verliebt bist. Das kannst du dir nicht vorstellen. Nein. Tja, Ihr merkt schon, also... Da wenn, hast du den falschen Fragen beantwortet, Herr Jesu. Ja, wenn ihr so drauf seid wie Stefan, dann ist das Buch wahrscheinlich nichts für euch. Wenn ihr das Thema aber total interessant fand und gern mal bei einem Glas Rotwein oder auch ohne, weil wir können auch ohne Alkohol philosophieren. Ja. Ja, wenn dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Also ich finde es sehr interessant, gerade mit so kontroversen Fragen sich auseinanderzusetzen. Eine Frage, die wir jetzt auch nicht durchgehen brauchen, aber die ich halt so als extrem in diesem Buch finde, ist zum Beispiel, was wäre, wenn du ein Kind hast und du stellst nach einem Jahr fest, dass das Kind gar nicht deins ist, sondern dass es vertauscht wurde im Krankenhaus. Würdest du nach diesem einen Jahr zurücktauschen? Das ist zum Beispiel auch eine Frage, die könnt ihr euch ja einfach mal durch den Kopf gehen lassen, könnt mal mit Freunden drüber sprechen, ja. Gerade mit jungen Müttern. Und das ist schon eine Sache, wo man wirklich extrem ins Grübeln kommt und überlegen kommt und also auch ja, bei den anderen Fragen. Ich glaube, da sind Überlegungen wahrscheinlich nur ein allgemeiner Weg. Wenn man in der Situation dann wahrscheinlich ist, was man natürlich keinem wünscht, dann sieht es wahrscheinlich schon anders aus. Ja, aber du musst doch, wenn du in der Situation bist, musst du diese Entscheidung treffen. Richtig. Und wenn du dich vorher damit auseinandersetzt, durchläufst du doch denselben Denkprozess. Klar, du musst natürlich in der Situation irgendwie, du musst dich in die Situation versetzen können. Ja, aber so sagt man wahrscheinlich leichter nein oder ja. Ja, das ist natürlich richtig, ja. Genauso mit dem Geld, ne? Du sagst möglicherweise jetzt. Ja, aber wenn ich es jetzt klingt so viel edler, es klingt ja. viel edler, wenn ich sage, ja, ich gehe natürlich mit den 5.000 Euro zur Polizei. Aber was ist, wenn die wirklich vor deinen Füßen ja, liegen? Dann überleg mal, was 5.000 Euro sind, was man mit 5.000 Euro machen kann. Nie wieder arbeiten gehen. Ja, ja gut, bei deinem Job vielleicht, ja. Da bist du dann schon mal für 3 Jahre ausgesorgt. Ja. Ja. Nee, aber es ist wirklich, also. Ich sag mal so, deswegen ist es wahrscheinlich auch was man nicht so mit Leuten, die man nicht kennt, ist macht, sehr sondern theoretisch man gibt schon eine Menge von sich preis, denke ich auch, wenn man sich mit der Situation, die in dem Buch beschrieben ist, identifiziert. Und bei den, um nochmal auf das Kind zurückzukommen, da ist es ja nun so, dass dieser Fall wirklich eingetreten ist. Richtig, vor kann kurzem, ich mich auch erinnern, ne? Ja. Da wurden ja einige Kinder vertauscht, das schien ja der Tagesordnung zu sein. Da haben wahrscheinlich die Krankenschwestern entschieden, wer welches Kind kriegt. Ja, traurig, traurig. Ja, und da war es so, da haben ja einige Zeitungen auch drüber berichtet, und es ist wohl so, dass Männer eher dazu neigen zu sagen, sie möchten ihr Eigenfleisch und Blut haben. Und Mütter, aber die Frau hat sie wahrscheinlich schon gebunden. Genau, und die Mütter aber in diesem einen Jahr also eine enge Bindung zu dem Kind aufbauen, dass sie sogar sagen würden, nee, sie bleiben bei dem Kind. Ja, ein Jahr ist eine lange Zeit. Jahr, da siehst du mal, was Stillen ausmacht. Ja, das sagt man ja nicht umsonst, dass es dich mehr an das Kind bindet, als ja. es an. Ja, was sagt die Uhr? Sind wir bei einer kurzen Sendung? Wir haben kein Licht mehr, ich sehe dich kaum noch. Gut, ich würde sagen, egal wie weit die Zeit vorangeschritten ist, wir machen jetzt Feierabend. Wir belassen es dabei. Richtig. Und ich zeige dir jetzt nochmal das Poster. Okay. Ja. Und ihr könnt gerne das Buch bestellen, wenn ihr das wollt. Ist verlinkt in dem Beitrag von René. Wie gesagt, es ist leider in Englisch. Aber und wir können es leider auch nicht die Fragen auf Deutsch ins Netz stellen. Weil Urheberrecht. Ja, ne, und außerdem verdient er dann hier Gregory Stock nicht mehr. Stimmt. Der muss ja auch irgendwo von seinen Brötchen kaufen. Ja. Ja, vielleicht, ich habe schon echt überlegt, ob man mit denen nicht mal in Kontakt tritt und anbietet, das ins Deutsche zu übersetzen. So dann bräuchte ich keine 5.000 Euro mehr finden. So ist es. Dann würde ich die 5.000 Euro, die ich finde, auch sofort zur Polizei bringen. Dann ja. Okay. Dann wäre mir das Risiko zu groß, dass die aus dem Banküberfall sind. Ja. Sehr gut. Das war's für heute. Folge 54 ist zu Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Richtig. Dass ihr das runtergeladen habt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Genau. Und denkt dran, schickt uns eure Antwort auf die Frage von vorhin. Ja, oder denkt euch eine eigene Frage aus. Ja, warum die nicht? Wir kontrovers hier behandeln sollen. Okay. Alles klar, dann bis demnächst, ne? Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle 2 Wochen neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Wunderschön. Da kann sich ja nicht mehr erinnern. Oh, der ging so lang. Prost. Prost. Klirr. Feste Scherben im Bier. 202-36803. Echt, du hast sie so im Kopf? Ja, hallo, die habe ich schon 53 Mal aufgesagt. Und warum rufst du sie dann nie an? Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.